Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Masken im Pop. Wirklich gar nichts Neues. Auch nicht auf den Köpfen der deutschen Rapper Sido, Crow oder des britischen Musikers Subtract. Vor denen, seit Anfang der 70er Jahre, hat die Avantgarde-Experimentalband The Residents das Konzept von Identitätsverschleierung und Maskierung begonnen. Damals mit riesengroßen Augäpfeln. Also ein großes Auge auf dem Kopf der Bandmitglieder. Diese Augen sind weg, aber bis heute verschleiert sich diese Band. 1972 brachten sie ihr erstes Album selbst raus, haben 300 Kopien gepresst und einfach an Leute geschickt, von Frank Zappa bis zu Richard Nixon, dem damaligen Präsidenten. Und dann haben sie im Laufe der Jahre über 100 Studioalben, Liveaufnahmen und Compilations veröffentlicht, haben dabei oft geklungen wie eine Band von Geistern, die mal besser oder schlechter drauf war, die aber immer ihren Schabernack treiben. Makabren Schabernack. Es gab Konzeptalben über die Bibel, Vampire, das Leben von Elvis, über Zirkusgestalt. Und 2017 das Konzeptalbum über Zugunglücke des 19. und 20. Jahrhunderts. Und über das aktuelle Album Intruders sagen die Residents, dass es von diesen fremden Gestalten handele, die in die Ecken unseres Bewusstseins schleichen. Wir hören mal kurz rein. Klingt gespenstisch, ist noch mit das Eingängigste. Es wird, geht in die Noise-Richtung, es geht in die Experimentalrichtung auf diesem Album. Vor der Sendung war bei mir Homer Flynn von den Residents im Studio. Die treten heute Abend auch im Columbia Theater in Berlin auf. Also ein Mann von dieser ihre Identität verschleiernden Band war bei mir im Studio. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wer er denn überhaupt ist und was er mit den Residents zu tun habe. I am the Residents. Manager, Babysitter, Handler, and I deal with most of their business affairs and their promotional needs. In a collective that is anonymous and obscure, how do I know that that is true? Well, you just have to take my word for it. Alright. Also, ich habe ihn zuerst gefragt, wer er eigentlich ist. Und also Homer Flynn sagt, er ist der Manager, Babysitter und auch Pressesprecher der Band. Ich habe ihn dann gefragt, bei einer Band, die anonym und deren Identität verschleiert ist, woher soll ich denn wissen, dass das wahr ist? Sagt er, naja, da müssen Sie mich beim Wort nehmen für. Wo kommt denn diese Liebe für das Obskure und für das Dunkle her? Well, you know, everybody has their heroes. And the residents certainly have theirs. And one of the residents' heroes is the American jazz musician Sun Ra. If you look at Sun Ra, you can certainly see parallels to the residents. There's a certain love, I think, for the willfully obscure, for mythology, for things that have a much more interesting underbelly than surface. And for America, so much of the culture is on the surface that they find that a very rich territory to explore. Mm. Also gerade in der amerikanischen Kultur, die sich sehr mit der Oberfläche nur beschäftigt, finden die Residents viel Material unter dieser Oberfläche und viel Gelände, das wert ist, es zu erforschen. Und sie haben da natürlich Vorbilder wie zum Beispiel Sun Ra, den Afrofuturisten, Afro-Jazzer, der eben auch sich mit dem Mysteriösen, mit dem Obskuren, mit dem Abseitigen beschäftigt hat. Jetzt würde ich gerne noch sprechen über dieses anonyme Konzept dieser Band. Warum haben Sie sich überhaupt zu Anfang maskiert? Well, there were a couple of reasons for that. One was that the residents have never had any desire to be celebrities. And so they felt like the more separation that they could create between their public persona and their private lives underneath that, the better it was going to work for them. So that was an obvious thing in the beginning. But at the same time, there's also a certain security and freedom that they take from a group identity. You know, when they were starting out, they had, you know, bands that were, or groups that were their heroes, but they felt like they would, too often they would see people kind of like arguing over who's going to get credit for this or who's going to get credit for that or how big is this this person's picture going to be on the album cover or whatever. And they thought all that was kind of silly and childish. So for them to create a blanket identity, the Residents, and then have whatever credit came come to that blanket, and then beneath that it would kind of filter down organically in its own way, that just felt a lot more comfortable and, once again, a lot more liberating, allowing them a lot of freedom within that. Hm. Also am Anfang hatten die Residents einfach keine Lust, Berühmtheiten zu sein, und sie wollten ihre Bühnenpersonen von ihrem privaten Leben einfach trennen und fanden es eben auch kindisch zu beobachten an anderen Bands, dass es da immer ein Thema war, wessen Kopf jetzt größer auf dem Albumcover drauf ist und wer gerühmt wird für welche Arbeit am gemeinsamen Projekt. Das wollten sie alles verhindern und haben deswegen so eine gemeinsame Identität geschaffen, und alles, was es an Ruhm gibt, fällt halt eben in diesen gemeinsamen Pott und wird dann verläuft dann natürlich zu denjenigen, die es eben hergestellt haben. Das war der Anfang. Mittlerweile ist aber dieses Konzept so etabliert, dass es eigentlich auch gar keinen mehr interessiert, wer sie wirklich sind. Eine letzte Frage noch. What can the audience expect for the show tonight? The show tonight is about dreams. The Residents kind of feel like we live in such dark times or such strange times that people need to remember their dreams. So, and remember to have dreams and to dream. So what they've done is they have chosen a series of songs, primarily from their catalog, but at the same time, some of the songs are new. And all these songs are either about dreams or they're about characters who are dreamers or one way or another reflect upon that theme. There are also a series of short videos within this about different characters speaking of their dreams. All right. And one of the characters is Richard Nixon dreaming of being a blues singer. All right. Also, letzte Frage war, was kann denn das Publikum erwarten heute vom Auftritt in Berlin? Und Homer sagt, die Residents finden, es sind dunkle Zeiten. In dunklen Zeiten müssen die Menschen sich daran erinnern, was sie für Träume haben und hatten. Und deswegen ist diese Show, ist dieses Konzert rund um Träume gebaut. Verschiedene Charaktere erzählen von ihren Träumen. Es wird Videoeinspielungen geben. Es gibt auch eine Videoeinspielung oder ein Charakter, der Richard Nixon ist, der davon träumt, ein Blues-Sänger zu sein. Also es bleibt obskur und makaber bei den Residents. Vielen Dank. Thank you for being here. Oh, it's a pleasure. It's a pleasure. Thank you, Vivian.